Abschnitt 59 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Nacht. Es hat die Sommernacht berauscht, sich an Orangendüften. Sie hebt das müde Haupt und lauscht dem Singsang in den Lüften. Es schwimmt ein träger Glockenklang, so zag und bang, so trüb und matt, so dumpf und satt, die Welt entlang. Auffliegt mit weichem Flügelschlag durch Feld und Hag ein kleines Lied, so matt, so müd, so bang und zag. Und wie am fernen Himmelsrand ein dunkelroter Wolkenbrand versprüht, da ist ein Klageglockenklang, so zag, so todeszag und bang, verglüht. Und wo am fernen Himmelsrand ein dunkelroter Wolkenbrand verraucht, da ist das arme Kinderlied so matt, so todesmatt und müd verhaucht. Ende von Nacht.